sich im Leben vornimmt, hat man falsch gemacht. Und so kommt es oftmals eben anders, als man es gedacht. Aber Toleranz und Güte geben oft dem Glück Bestand. Und des Lebens volle Blüte wächst selbst noch im Wüstensand. Wieder bei dir sein und ich hoffe, voll Verlangen zusammen.